Erster Sohl wurde König, als er Jahre alt war und regierte jahrelang über Israel. Zweiter Sohl wählte 3000 Männer aus Israel aus. Davon waren 2000 bei ihm in Michmas und im Gebirge von Bethel, während 1000 Männer bei Jonathan in Gibea in Benjamin waren. Die übrigen Soldaten schickte er nach Hause. Dritter Jonathan zerstörte die Gedenksäule der Philister in Geba. Als die Philister das hörten, dachten sie, die Hebräer hätten sich gegen sie aufgelehnt. In der Zwischenzeit ließ Saul im ganzen Land die Posaune blasen. Vierter ganz Israel hörte die Nachricht, dass Saul die Gedenksäule der Philister zerstört hatte und wusste, dass Israel nun bei den Philistern in schlechtem Ruf stand. Deshalb wurden die Soldaten aufgerufen, Saul nach Gilgal zu folgen. Fünfter, die Philister hatten sich bereits zum Krieg gegen Israel versammelt. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und sehr viele Fußsoldaten, so viele wie Sand am Meer. Sie rückten vor und lagerten sich bei Michmas, gegenüber von Beth-Aven. Sechster, als die israelitischen Soldaten sahen, dass sie in Schwierigkeiten waren und bedrängt wurden, versteckten sich viele Menschen in Höhlen, Spalten und anderen Verstecken. Siebter, andere flohen über den Jordan in die Länder Gad und Gilead. Saul blieb jedoch in Gilgal, aber alle seine Soldaten hatten ihn aus Angst verlassen. Achter, Saul wartete 7 Tage, wie Samuel es bestimmt hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal, und die Leute liefen von Saul weg. Neunter, da befahl Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer. Dann führte er das Opfer selbst durch. Zehnter, als er das Opfer beendet hatte, kam plötzlich Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Elfter, Samuel fragte, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass meine Leute wegliefen, und du kamst nicht zur vereinbarten Zeit, obwohl sich die Philister in Michmas versammelt hatten. Zwölfter, ich dachte, die Philister werden jetzt nach Gilgal kommen, bevor ich Gott um Hilfe bitten kann. Deshalb fasste ich Mut und brachte das Opfer dar. 13. Samuel sagte zu Saul, du hast dumm gehandelt. Du hast den Befehl deines Gottes, des Herrn, nicht befolgt. Wenn du gehorcht hättest, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. 14. Aber jetzt wird dein Königtum nicht bestehen bleiben. Der Herr hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt, und ihn zum Anführer seines Volkes gemacht, weil du nicht getan hast, was der Herr dir befohlen hat. 15. Samuel ging dann von Gilgal weg. Die restlichen Soldaten folgten Saul, um den Feinden entgegenzugehen. Als sie von Gilgal nach Gibea in Benjamin kamen, zählte Saul die Soldaten, die noch bei ihm waren, es waren etwa 600 Mann. 16. Saul und sein Sohn Jonathan blieben mit ihren Männern in Geba in Benjamin, während die Philister in Michmas lagerten. 17. Aus dem Lager der Philister zogen 3 Gruppen von Plünderern aus. 18. Eine Gruppe ging in Richtung Ophra, in das Land Schual. Eine andere Gruppe ging nach Beth-Horan. Die 3. Gruppe ging zu dem Hügel, der über dem Hürnental zur Steppe hinunterführt. 19. Es gab keinen Schmied im ganzen Land Israel, weil die Philister nicht wollten, dass die Hebräer Schwerter oder Speere herstellten. 20. Deshalb mussten alle Israeliten zu den Philistern gehen, wenn sie ihre landwirtschaftlichen Werkzeuge wie Pflugscharen, Hacken oder Äxte schärfen lassen wollten. 21. Sie mussten auch ihre Gabeln und Äxte schärfen lassen und ihre Ochsenstachel reparieren. 22. Am Tag der Schlacht hatten die Soldaten von Saul und Jonathan keine Schwerter oder Speere. Nur Saul und sein Sohn Jonathan besaßen solche Waffen. 23. Ein Vorposten der Philister rückte dann zum Pass von Michmas vor.